attractive, handsome bachelor, awesome rapper. Got a knack for vernacular when I perform spectacular. I'll have any girl that I want. I'ma take the girl in the front. Boots bounce when I tell the crowd jump. Honey, come backstage, I just wanna have fun. But I'm too young to be locked down, not now. Need a new car, drive around with a top down. New bra with a bra and a top down. Chillin' in the backseat, screaming out loud. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. I gotta be by myself, gotta be by myself this time. And yeah, I like you, but not enough to wipe you. You say I'm nice, true. And you think I'm the right dude, where there's another girl just like you. Like, I'm on the road, another night, another show. New event, in a new time zone. And the live show is so mind blown. And it's my show, so you know that I'm blown. You know? No text gonna give me head. Long distance, just ain't my thing. Yeah, I'm single, don't need no ring. I'm a free man now, I don't need no strings. Sing. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. I gotta be by myself, gotta be by myself this time. The pool, jacuzzis with groupies, groupies and booze, and no rules, I'm only 22, I need to watch football and hang with the crew, but if you don't get mad, when I get fat, cause all I do is eat, drink, smoke weed and rap, and play Madden, the tag, you're pretty rad, and I'll take it all back, come on. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. I gotta be by myself, gotta be by myself this time. I gotta fly by myself, go get high by myself this time. Just keep clapping the hands. Feels good. Feels nice and warm in here right now, man. I'm feeling free. If you feel free, clap your hands. come on. She wants to be my lady, but I don't see her. She wants to be my lady, but I'm a free bird. I gotta be by myself, gotta be by myself this time. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, die wir immer mit einer freien Themennacht beginnt. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50, die Telefonnummer kostenfrei für euch. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch so auf den Nägeln brennt und über das ihr gerne reden wollt. Ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de, und vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben. Meine erste Anruferin heißt wie? Sie heißt Natascha. Und Natascha ist 25. Hallo, Natascha. Ja, hallo. Ja, Natascha, schön, dass du da bist. Freue mich auch. So, das war schon mal ein guter Anfang. Auf jeden Fall, ein bisschen nervös natürlich. Also mein Thema ist Liebeskummer. Ach, du Armes. Ja, und Also ich komme mir ehrlich gesagt selber auch gerade so ein bisschen blöd vor, weil, also ich gucke deine Sendung auch sehr oft und da rufen Leute mit wirklich Schicksalsschlägen an und da denke ich immer, wie banal ist das, aber es... Nein, Liebeskummer kann einen komplett umhauen, ist eines sicher der stärksten Gefühle neben der Trauer. Ja. Insofern nehme ich das völlig ernst. Und jeder von uns hatte Liebeskummer und weiß, wie fertig man und kaputt man dann ist. Ja, und ich trage das jetzt auch wirklich schon so 8-9 Monate mit mir rum. Erzähl mal, warum du Liebeskummer hast. Ja, also es geht darum, dass also mein Freund hatte mich verlassen. Nach wie langer Zeit? Wir waren 1,5 Jahre zusammen. Ja, er hat dich verlassen. Warum? Warum hat er mich verlassen? Also aus meiner Sicht habe ich da sehr viel zu beigetragen. Also es ist zwischen uns nie irgendwie, ich sag mal, was Gravierendes passiert im Sinne von Seitensprung, Vertrauensmissbrauch oder so. Na, wie hat er es denn begründet? Also eigentlich hat er sich immer sehr gewunden. Er hat sich einfach immer mehr distanziert. Die Beziehung hat einfach gebröckelt. Wir haben uns immer mehr gestritten. Ich hatte letztes Jahr einfach so ein bisschen mit mir eine Krise. Ich war halt im Examen und dann Berufseinstieg, immer krank gewesen. Ich war einfach eine anstrengende Zeit mit mir. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo er dann gesagt hat, ich will nicht mehr. Und dann wirst du gesagt haben, warum? Und dann muss er da irgendwas gesagt haben. Ja, also er meinte irgendwie dass die Gefühle irgendwie dann halt abgenommen hätten. Und das war aber, glaube ich, schon wirklich eher so ein Entwicklungsprozess. Mhm. Also das erste Jahr halt sehr schön, wunderbar. Das letzte halbe Jahr dann wirklich sehr, also wie gesagt, immer mehr distanziert. Man merkt ja, der andere ist dann irgendwie anders. Ja. Und also es gab damals keine andere Frau oder so eine Geschichte. Mhm. Es war wirklich einfach zu viel. Die Gefühle hatten irgendwie abgenommen bei ihm. Und ich habe ihn sicher auch so ein bisschen weggedrängt. Weggedrängt? Ja, also ich glaube, das ist halt meine Interpretation dieser ganzen Trennung. Also ich habe halt schon, seit ich denken kann, so mit Verlustängsten halt zu tun. Ja, aber dann klammert man doch eher, als dass man wegdrängt. Ja, also ich sag mal so, ich bin ja schon länger in Behandlung deswegen und das, was ich da so rausbekommen habe, sozusagen durch die Therapie, ist, wie soll ich das beschreiben? Ich habe so eine Angst davor, verlassen zu werden, dass ich diese Beziehung, die ja für mich eine Form der Spannung irgendwie ist, also dieses Warten auf das Verlassenwerden, nicht aushalte, sodass ich die Trennung schneller herbeiführe. Oh, das ist natürlich schon völlig, völlig verrückt, ne? Aber verstehst du, was ich meine? Ich erahne das. Genau. Aber das ist ja schon wirklich dann eine seelische Problematik. Das ist eine seelische Problematik, ja. Die auch dann, wie in deinem Fall ja auch richtig, dann behandlungswürdig ist, ne, und bedürftig ist. Ja, und das hat ja auch wirklich, also ich meine, ich setze mich damit wirklich schon lange auseinander und wie gesagt, Therapie und pipapo. Und ich habe auch wirklich eigentlich, deswegen ist der Verlust für mich auch so schlimm mit dem Partner, weil ich wirklich mal einen gefunden habe, der das alles wusste und wirklich bei mir war. Weißt okay, du? So. Jetzt ist ja, der Knabe ist jetzt 8-9 Monate weg von dir. Und er hat jetzt eine neue. Und er hat eine neue und ihr habt keinen Kontakt mehr? Nee, wir hatten, also ich versuche mal kurz zusammenzufassen, kurz nach der Trennung halt eben keinen Kontakt. Dieses übliche, wir müssen jetzt erstmal ohneinander und haben uns nur angezickt. Da gab es dann kurz vor Ostern irgendwie noch ein Treffen, was sich dann als wirklich überraschend positiv gestaltete. Es fing wieder an zu knistern, der war so richtig aufgeregt und er sagt auch zu mich, erkenne dich gar nicht mehr wieder, weil ich irgendwie in den letzten Monaten hat sich bei mir so viel getan, es ging beruflich bergauf und ich war wie so ein neuer Mensch, also total positiv, ohne Krankheiten, ohne Stress. Gab es denn nach diesem Ostertreffen nochmal ein Treffen? Nein. Das ist ja merkwürdig. Ja, eben, das ist ja auch das Komische irgendwie, dass er kam wirklich ganz doll von sich an. Also ich habe mir das auch nicht eingebildet irgendwie, sondern der sagte, und Ostern, ich krieg Besuch, komm doch auch vorbei, nahm meine Hand und ich habe mich über seine kranke Mutter mit ihm unterhalten, ich bin für dich da und das war ein Moment, wo du Hoffnung geschöpft hast, wo er vielleicht auch nochmal ein bisschen hinhergerissen war und solche Äußerungen gesagt hat, die man als Verlassener natürlich dürstend aufnimmt, weil man denkt, das ist wieder alles gut, aber offensichtlich war nicht alles gut, denn ihr habt euch nicht mehr gesehen. Nee, weil dann war Ostern war eben schon ein paar Tage später, wo er mich eigentlich einladen wollte und da hat er sich dann irgendwie überhaupt nicht mehr gemeldet. Ah ja, gut, das totaler Schock war. Okay, das sagt ja ganz viel aus. Das sagt ganz viel aus. Habt ihr nochmal gesimst miteinander? Ja, dann kam dann, also ich hatte dann erstmal nach Ostern noch eine SMS von wegen, ist ja schade, aber trotzdem, ich hoffe, das ist viel Spaß, kam nichts mehr, dachte ich, okay. Mhm. Dann kam irgendwann auch noch ein Schal zurück, den ich ihm geliehen habe, also ganz klare Aussage. Klare Aussage und er hat jetzt eine neue Freundin. Er hat eine neue Freundin und... Von wem weißt du das? Das weiß ich von ihm. Er hat es dir gesagt, oder? Er hat es mir gesagt. Das geht jetzt auch schon so, soll angeblich so 3-4 Monate laufen, was ich wiederum über so... Wie hat er es dir denn gesagt, wenn ihr keinen Kontakt habt? Ja, das war ganz großartig. Ich habe ihm dann halt nochmal irgendwann so einen Brief geschrieben, nachdem wir so ein bisschen gesimst hatten. Positiv gesimst, aber ohne jetzt Flirt oder so. Aber natürlich habe ich mich über den Kontakt gefreut, klar. So. Mhm. Und ich hatte ihm dann halt einen längeren Brief geschrieben und er schrieb dann jetzt vor 4-5 Wochen knallhart zurück, so ja, bei mir hat sich einiges geändert. Ich habe jetzt die Frau fürs Leben, die ist nach einem Monat bei ihm eingezogen, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Und das ist natürlich hart, wenn der mit dir irgendwie ein Kind wollte und ja. Ja, jetzt sagt der gesunde Menschenverstand des Zuhörers, Natascha, die Sache ist klar. Natürlich. Über was reden wir noch? Ja, wir reden darüber, dass ich, also es ist auch nichts, dass ich eine Hoffnung habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn noch zurück will, ehrlich gesagt, weil ich dann doch auch seine Verhaltensweise am Ende halt auch nicht so toll fand und auch die Art, wie es mir gesagt hat, also wirklich so knallhart und so. Über was reden wir noch? Wie soll ich damit umgehen? Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten. Es ist für mich auch dieses Gefühl, wieder das Muster, wieder gescheitert zu sein, weißt du, was ich meine? Also die Komplexität deiner seelischen Erkrankung, die kannst du ja und wirst du ja auch in deiner Therapie besprechen. Das ist ja wahrscheinlich so kompliziert, dass wir das gar nicht hier besprechen können. Nee, das stimmt nicht. Wir können hier natürlich auf der normalen Ebene reden. Wie geht man mit Liebeskummer um? Ja, das würde ich wirklich gerne mal wissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so ein Wunderpunkt in meinem Leben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wie geht man mit Liebeskummer um? Man muss es aushalten. Man muss alle Gedanken an den Geliebten, die man noch hat, muss man verdrängen, wegschieben. Man darf sich nicht reinsteigern in schöne Erinnerungen, in Sentimentalitäten. Man muss versuchen, nach vorne zu schauen. Man muss versuchen, sich abzulenken. Ja. Und man muss es aushalten. Manchmal dauert es einige Monate, manchmal dauert es auch länger bei manchen Leuten. Es gibt kein ganz kluges Rezept, wo man sagt, das und das mach jetzt und dann bist du erlöst. Das gibt es nicht. Also, es ist für mich irgendwie so... Es ist toll, dass der dir geschrieben hat, sei dankbar, dass der dir geschrieben hat, ich habe die Frau fürs Leben gefunden, sei dankbar, dass er dir den Schal zurückgeschickt hat. Das macht deine Illusionen mehr kaputt. Das ist gut. Das tut zwar weh im ersten Moment, aber das ist egal. Ich bin auch immer für Ehrlichkeit und alles, keine Frage. Und ich bin natürlich froh, es zu wissen. Und ich kann es seitdem auch auf eine gewisse Art abschließen, also weil ich die Hoffnung natürlich nicht mehr habe. Mhm. Nur es ist für mich so eine unfassbare Kränkung, weißt du, dieses so leicht ersetzbar zu sein. Man erfährt, es geht ewig, die zieht nach einem Monat da ein. Ja, und ja, aber so ist es. Diese Kränkung, ich glaube, jeder von uns hat so eine Kränkung schon erlebt. Man ist austauschbar, ja, so ist es leider. Ist es so, ja? Ja, es ist leider so. Man muss es leider so sagen. Alles hat so seine Zeit, sagt man, nach einer gewissen Zeit ist man vielleicht austauschbar. Bei den einen dauert die Zeit etwas länger, bei den anderen kürzer. Man darf sich ja gar keine Illusionen machen. Weißt du, was das absolut tollste Heilmittel gegen Liebeskummer ist? Na? Sich neu zu verlieben. Ja, aber man macht ja selber dann auch so dicht, weißt du? Ja, aber das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Geh raus, geh auf die Rolle. Geh raus. Ja, aber flirte mit den Jungs. Geh ran an den Speck. Und wenn es nur einfach nur ein bisschen rumflirten ist, es lenkt ab, jede Ablenkung ist gut. Natürlich, ist ja auch nicht so, dass ich bin ja nun auch nicht irgendwie ein Mauerblümchen, was jetzt zu Hause sitzt, keine Frage. Aber ich weiß, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert, aber ich finde so eine Haltung irgendwie auch oberflächlich. Weißt du, ich sage ja nicht zu jedem Mann irgendwie, oder er hat, ja, vielleicht sagt das doch zu jeder Frau, keine Ahnung, aber dieses, dass man wirklich heiraten will, dass man Familienpläne hat, das sage ich nicht zu jedem Mann. Ich meine das wirklich ernst. Und wenn ich sage, ich entscheide mich für was, klingt jetzt wahrscheinlich für einen Außenstehenden total naiv, aber ich entscheide mich dann einfach. Ja, aber die Entscheidungen haben es so an sich, dass sie auch wieder umentschieden werden können. Und so passiert es halt millionenfach auf der Welt, jeden Tag. Aber wie kann man denn, wenn man sowieso schon unter Verlustangst leidet, weißt du, das macht ja die Sache jetzt nicht besser, wenn man dann wirklich sich in einem Minimum an Sicherheit wiegt irgendwie, wie kann man denn irgendwie so eine menschliche Enttäuschung umgehen? Wahrscheinlich nie, oder? Ja, das ist jetzt natürlich ein Gespräch, was du mit deinem Therapeuten führen musst, ja. Weil die Verlustängste, wenn die wirklich groß und ausgebreitet sind, hat das ja seine Ursache. Und das besprengt den Rahmen unseres Gespräches. Du hast mir gerade gesagt, dass du ein Examen gemacht hast. Ja. Als was? Im Medienbereich. Im Medienbereich, Mit Auszeichnung. Mit Auszeichnung, ja, freu dich doch, ist doch eine positive Nachricht. Das ist so ein Jahr her und es läuft ja auch abgesehen davon bombastisch. Ich bin ja jetzt nicht am Boden zerstört, sonst hätte ich jetzt auch nicht die Kraft gehabt anzurufen. Aber glaub mir, mir ging es vor ein paar Monaten ganz anders. Und glaub da ich. Kam ich hier nicht mehr aus dem Bett und... So, Natascha, jetzt reden wir einfach nicht weiter. Ja. Ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt. Ich glaube, so musst du diesen Weg gehen und irgendwann, ich hoffe sehr für dich, dass es sehr schnell sein wird, wird der Schmerz nachlassen und immer weniger wehtun. Irgendwann ist er weg. Natascha, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Von Herzen. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, diese Woche haben wir ein Thema. Diese Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich möchte gerne mit euch über den Sommer 2009 sprechen. Das Thema heißt Mein Sommer 2009 und ich möchte gerne ja mit euch über euren Sommer 2009 sprechen. Was ist in den letzten Monaten bei euch in eurem Leben Besonderes passiert? An schönen Sachen, an vielleicht auch ganz spektakulären Sachen und vielleicht auch an sehr, sehr traurigen Sachen. Sommer 2009, das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich sag's euch jetzt schon, ihr könnt euch per Mail anmelden, wie immer domian@wdr.de rund um die Uhr oder natürlich eine Stunde vor der Sendung am Mittwoch dann auch anrufen. So, heute weiter mit freier Themennacht und ich bin verbunden mit der Katharina, die ist 57. Katharina, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Um was geht's? Ja, erstmal herzlichen Dank für deine Sendung. Sehr gerne. Vor 8 Jahren bin ich verwitwet, ist mein Mann gestorben, konnte ich nachts nicht schlafen, habe ich oft deine Sendung geguckt. Ja. Und die hat mich auch richtig viel gebracht damals. Das freut mich. Ja, und jetzt brauche ich dich mal wieder. Na, erzähl. Ja, ich bin schwer krank. Was hast du für eine Erkrankung? Leide unter einer Leberzirrhose, fortgeschrittene Leberzirrhose. Oh je. Ja, eine sehr schwere Erkrankung. Ja, ist eine sehr schwere Erkrankung. Ich lebe damit eine lange Zeit schon. Das ist wegen Hepatitis B und Delta-Virus. Ein was für ein Virus? Delta. Delta? Hepatitis D. D. Ja. Erklärst du es uns kurz? Das ist, glaube ich, nicht so bekannt, Hepatitis. Nee, ist nicht so bekannt. Ich kann das auch nicht. Das ist genauso wie B, C und dann gibt es noch ein D und E gibt es auch noch. Mhm. Wie bekommt man das? Naja, das ist, habe ich durch meinen Beruf. Ich bin als Krankenschwester, habe ich mal gearbeitet und dadurch habe ich das bekommen. Und das hast du irgendwie, durch eine Infektion ist das passiert? Ja, ja. Durch eine Berührung mit Blut oder Sekreten? Mit Blut oder ein Stich, ja. Ach du je. Ja. Wie lange leidest du an dieser Erkrankung? Ja, das über 30 Jahre. Über 30 Jahre schon? Ja. Was hast du in all diesen Jahren, wie ist man da therapeutisch vorgegangen? Ja, das ist schwierig. Man ist wie ein Versuchskaninchen ab und zu gewesen. Ich bin mit Interferon behandelt, das hat nichts gebracht, weil eine ganz lange Zeit über diesen Delta-Virus keiner was wusste. Wie merkt man überhaupt diese Erkrankung? Ja, wie merkt man das? Das merkt man, wenn man Blut abgenommen bekommt. Hm. Das ist nachweisbar im Blut. Aber da muss man doch gezielt wahrscheinlich suchen. Im normalen Blutbild sieht man das? Im normalen Blutbild nicht, aber das sieht man an den Blutleberwerten. Ach so. Ja, sieht man das. Mhm. Und das ist bei mir wohl nicht ausgeheilt worden. Ich habe das so mit mir hingeschleppt und das hat sich langsam verschlechtert. Ich habe mich immer mit homöopathischen Mitteln so versucht, meine Lebensqualität zu behalten. Ja. Habe auch lange damit noch gearbeitet, aber jetzt seit 10 Jahren bin ich berentet. Und dir geht es im Moment schlecht? Mir geht es im Moment schlecht, ja. Vor 2 Jahren bin ich von meinem Hausarzt nach Hannover geschickt worden für eine Liste vielleicht auf eine Lebertransplantation. Wollte ich gerade fragen. Ja. Das ist so ein Fall für eine Transplantation. Genau. Mhm. Und dann haben die Ärzte meinen Zustand noch zu gut gefunden für eine Transplantationsliste. Und ich bekam ein Medikament wieder, ein Baraclude. Das heißt, das ist gegen Viren, gegen Viren Hepatitis B. Aber nicht gegen den Delta-Viren. Naja, das Medikament habe ich brav eingenommen. Ja. Das macht sehr müde und hat auch rapide Nebenwirkungen. Seitdem ich das Medikament nehme, geht es mir sehr, sehr schlecht. Welche Nebenwirkungen sind das? Ja, das hat starke Wirkungen und starke auch Nebenwirkungen. Also mein Blutbild hat sich verändert, verschlechtert. Die Leukozyten sind, also das Immunsystem ist total im Eimer. Durch dieses Medikament? Durch dieses Medikament, ja. Kann man das Medikament nicht einfach absetzen? Das hat man mir nicht so weit aufgeklärt. Und jetzt, wo ich ab und zu den Ärzten danach gefragt habe, wurde mir gesagt, dass die Viren dann explodieren und ich unter einer Leberversagen sterben könnte. Das heißt, du bist in der Zwickmühle? Ich bin in der Zwickmühle, ja. Bist du denn jetzt auf einer Transplantationsliste? Nein, bin ich auch noch nicht. Warum und, nicht? Und der Arzt, der mich da eine Leberambulanz in Hannover behandelt hat, hat gewechselt, das ist ein Assistenzarzt gewesen, die sind wohl eine beste Zeit auf einem Bereich und dann mussten die das wechseln. Und seitdem habe ich da keinen Ansprecharzt mehr und mein Hausarzt meinte auch, aber er fühlt sich auch verlassen von allen Ärzten. Ja, Moment mal, aber er ist der Arzt, er ist der Fachmann. Er muss dir doch einen Ansprechpartner in einer adäquaten Klinik, sei es in Hannover, vermitteln können. Ja, das kann er aber nicht. Warum nicht? Dann geht zu einem anderen Arzt. Das ist sein Job, das zu machen. Mein Gott nochmal, du bist eine schwerkranke Frau und er sagt, der Arzt, er fühlt sich von der Welt verlassen. Sagt er das so? Ja, er sagt das so. Aber er kriegt da keinen, der Arzt ist da nicht mehr da, der mich behandelt hat. Und mit dem, da ist kein Arzt, der meine Krankengeschichte kennt und sich damit auskennen würde. Ja, aber dann, wenn der bisherige Arzt weg war, dann ist ein neuer Arzt da und dann muss man einen neuen Kontakt machen. Also, da bin ich jetzt spontan, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen, sehr, sehr, sehr schockiert. Ich bin auch schockiert. Von deinem Arzt, dass der so leicht, der kennt doch nur wirklich den Zustand von dir. Und der weiß ja, so wie du es mir jetzt geschildert hast, wie dringend du Hilfe brauchst. Dann kann der doch nicht sagen, ja, ich fühle mich von der Welt verlassen und wir machen jetzt gar nichts mehr. Was ist denn das für ein Zustand? Er hat mir nur gebeten, selbst da versuchen anzurufen, meinen Zustand so oft zu erklären, aber ich komme damit auch nicht weiter. Die Sprechstundehelferin meint, wir haben keinen Termin frei im Moment. Ich habe dann einen Termin im Oktober. Ja. Also ich glaube, in so einem Fall ist das natürlich immer viel besser, wenn der behandelnde Hausarzt einen Kontakt zur Klinik herstellt, als wenn du als Patientin da irgendwo in dieser riesigen Klinik anrufst und deinen Fall schilderst. Ja. Wie lange bist du denn schon bei diesem Hausarzt? Ich bin da schon 20 Jahre. Was hast du denn ansonsten so... Der hat mir immer ganz gut geholfen. Wie erklärst du dann jetzt sein Verhalten? Das erkläre ich auch so. Das ist so, im Juni, wo mein Hausarzt im Urlaub war, bekam ich auf einmal Hochfieber. Und ich wusste auch nicht, womit das zusammenhängt. Dann habe ich versucht, in Hannover anzurufen, weil mir gesagt worden ist, man kann immer da anrufen und fragen. Dann hat mir die Sprechstundehelferin gesagt, die Ärztin, die da ist, die ist nur eine Ärztin, die schreibt Briefe, man darf sie nicht stören. Und ich sollte ins Krankenhaus gehen oder den Notarzt anrufen. So bin ich hier ins Krankenhaus gegangen, aber für den bin ich zu schwer krank. Die wissen auch nicht, was sie mit mir anfangen können. Also, ich wollte gerade sagen, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, aber es gibt so viele Fälle in der Medizin, wo einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Da ist eine schwerkranke Frau und das Krankenhaus sagt, sie sind uns zu schwer krank. Der Hausarzt sagt, ich fühle mich von der... Nein, die haben mich behandelt, so war das nicht. Aber ich musste den Kontakt aufbauen für Hannover. Und dann habe ich den Arzt, der mich mal behandelt hat, aufgesucht, den Fax geschickt mit meinen Blutwerten und der hat dann die Behandlung mit meinem Arzt dann besprochen und da würde ich hier behandelt. Ja. Aber der ist ja für mich nicht mehr zuständig. Ja, so. Also das ist ein Zustand, der nicht in Ordnung ist, finde ich. Wir werden jetzt mal im Hintergrund mit dir gemeinsam beraten, was man da tun könnte. Denn ich finde, dass man dir helfen muss und dass ja auch von fachärztlicher Seite aus da eine gewisse Unterstützung zuteil werden muss, unbedingt. Dann würden wir dich nämlich jetzt gerne zurückrufen und im Hintergrund mal genau überlegen, wie wir oder wen wir dir da an die Hand geben könnten. Gut, vielen Dank, Damien. Also, du musst natürlich was unternehmen, das sage ich jetzt auch nochmal so ganz grundsätzlich. Du darfst dich nicht von diesem Hausarzt jetzt irgendwie so in eine Ecke drängen lassen, dass du so nichts mehr unternimmst. Denn das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass du auf die Transplantationsliste kommst. Oder? Ja, das Einzigste. Weil du so schwer krank bist, dass du gar keine andere Chance mehr hast. Ja, oder von dem Barracklude loszukommen. Oder das auch, oder wie auch immer, ja. Weiß es nicht. Ja. Katharina, wir versuchen uns mal im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen darum zu kümmern und dir zu helfen. Ja. Das heißt, du legst bitte auf und wirst von Simone gleich angerufen. Danke. Und vielen Dank. Und ich hoffe, dass es klappt und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön, Damien. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Winnie, 41, Mann oder Frau? Ich bin ein Mann. Ein Mann. Hallo Damien. Hallo Winnie. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Vor 2,5 Wochen meine Lebensgefährtin ist im Krankenhaus verstorben. Und ist relativ überraschend. Wie alt ist sie geworden? 44. Ja. An was ist sie verstorben, Winnie? Sie hatte keinen Krebs, aber das spielt ja keine Rolle. Sie hat bei mir gewohnt und hatte plötzlich so starke Schmerzen, dass sie sich kaum mehr bewegen konnte, also innerlich, also nicht an Gelenken oder so. Im Bauchraum? Im Bauchraum, genau. Und ich habe sie natürlich erst mit Bereitschaftsärzten behandeln lassen bei mir und die gerufen. Und die haben ihr mal Schmerztabletten gegeben und dann dieses und jenes. Und irgendwann hat der letzte Bereitschaftsarzt gesagt, so, jetzt muss sie transportiert werden ins Krankenhaus in München. Und Entschuldigung. Und dann habe ich sie natürlich jeden Tag mindestens 2-mal besucht und auch immer mit den Ärzten gesprochen. Dann war es erst eine Gallenblasenentzündung, dann kam eine Nierenbeckenhöhlenentzündung dazu und dann kam noch eine Lungenentzündung dazu. Da musste sie noch künstlich beatmet werden. Das Ganze ging, um es kurz zu machen, 4 Tage etwa. Und 4 Tage. Und dann durfte sie dann nur noch auf dem Sterbebett sehen. Und das war natürlich schon recht heftig. Glaubst du denn die Diagnosen der Ärzte oder glaubst du, dass ja, die irgendwie... Ich glaube dass, schon. Du glaubst schon, dass es ein Zusammenspiel von mehreren Infektionen, Erkrankungen, Entzündungen war? Weil ich bei jedem Besuch auch mit den Ärzten intensiv gesprochen habe. Und die haben mir das schon recht plausibel erklärt, muss ich sagen. Aber wie kann das sein, dass sie das vorher überhaupt nicht gemerkt hat und dann so plötzlich Schmerzen kriegt? Nun, ich muss dazu sagen, dass sie auch einige Zeit schon vorher nichts mehr gegessen hat oder fast nichts mehr gegessen hat. Wie lange denn vorher schon? Etwa 1 bis 2 Wochen. Und da ist sie nicht zum Arzt gegangen? Ich habe sie ja immer geraten. Ich wollte ihr auch was zum Essen geben. Und wenigstens ein bisschen, habe ich gesagt, aber sie konnte irgendwie nicht. Ich muss dazu sagen, dass sie vor meiner Zeit, also bevor wir zusammenkamen, auch relativ viel Alkohol getrunken hat. Deswegen die Leber schon vorgeschädigt war. Wenn die Leber mal schlapp macht, das wissen wir ja wohl alle, dass dann irgendwie der Körper dann auch... Aber sie war jetzt zum Schluss trocken? Am Schluss war sie trocken, ja. Wie lange wart ihr zusammen? Also gekannt hatten wir uns 3 Jahre, bevor wir zusammenkamen, und dann waren wir 1,5 Jahre zusammen. Sehr glücklich, muss ich dazu sagen. Sehr intensiv. Wir waren praktisch 24 Stunden zusammen. Wir haben keinen Schritt mehr untereinander gemacht. Umso furchtbarer, wenn dann so schnell so ein Schicksalsschlag eintritt und du sitzt quasi neben ihrem Bett und siehst, wie es ihr täglich schlechter geht und plötzlich ist sie dann verstorben. Wie bitte, Entschuldigung? Ich sag, du saßt daneben und sahst, wie es jeden Tag schlechter wurde und dann ist sie nach 4 Tagen verstorben. Ja, am letzten Tag lag sie noch auf der Intensivstation und bei meinem letzten Besuch war sie eigentlich nicht mehr ansprechbar und am vorletzten Samstag in der Früh um 7 Uhr bekomme ich einen Anruf vom Krankenhaus, dass meine Moni verstorben ist. Und dann bin ich natürlich nochmal hin. Der Arzt hat gefragt, wollen Sie sie nochmal sehen? Habe ich gesagt, ja, natürlich will ich sie nochmal sehen. Ja. Musste natürlich erstmal 3 Stunden lang tief trauern, bevor ich da überhaupt in die Klamotten kam. Und dann habe ich mich aber auch schön von ihr verabschiedet. Sie lag dann da wie ein Engel. Und hört sich jetzt ein bisschen pathetisch alles an, aber es war schon schlimm. Also nein, das hört sich nicht pathetisch an. Immer noch schlimm. Ja, also, na, hallo, das war vor 2,5 Wochen. War schon die Beerdigung? Oh je, das zieht sich ein bisschen hin. Das wird eine Urm, dann dauert es etwas, die Beerdigung. Ja, das dauert immer. Hm. Ja, die Beerdigung ist so in, dann übermorgen in 2 Wochen. Übermorgen in 2 Wochen. Hm. Hattest du denn, als sie noch ansprechbar war, war ihr klar, dass sie todkrank ist? Sie hat es schon gespürt, glaube ich. Hat sie noch etwas für dich gesagt? Ja. Was hat sie gesagt? Ja, wir haben uns noch gestreichelt und geküsst und wir haben noch ein bisschen geredet. Und aber wie gesagt, auf der Intensivstation am letzten Tag war da kaum mehr was zu machen. Hm. Und die Ärztin hat mir auch gesagt, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass das alles wieder gut wird, dann wäre es eine Lüge. Ja, Ihre Lebensgefährtin ist schwer krank. Dann habe ich aber trotzdem gedacht, da sie eben auf der Intensivstation lag, das wird schon doch wieder werden. Ne? Mhm. Sie war dann auch, ich habe jetzt deswegen angerufen, weil vorhin der Fall der Intubation war und so weiter. Oder beziehungsweise verwechsel ich was von der letzten Sendung, weiß es nicht. Ein Schlauch im Mund, ich habe gedacht, ja gut, Sauerstoffzufuhr, die Ärzte werden das ja doch im Griff haben und weiß nicht, ob künstliche Ernährung dabei war, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, ich komme morgen früh wieder, habe sie auch gesagt, sie hat es glaube ich noch abends noch so mitbekommen, aber dann am nächsten Morgen war sie halt tot. Mhm. Ich möchte sie da nicht die ganze Krankengeschichte erzählen, das hilft wahrscheinlich niemandem, auch von den Zuhörern oder Zuschauern, aber ich möchte einfach nur, ich möchte halt auch mit jemandem sprechen. Ihr kennt deine Sendung schon seit vielen Jahren. Hm. Wie schwierig das ist, das rauszulassen. Das ist ein Hammerschlag. Hm. Jede Sekunde fast. Ja, natürlich. Hast du einen guten Freund oder jemanden, ja, bei dem du es zeigen kannst, wie es dir geht? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe also wirklich viele gute Freunde und auch Freundinnen, die auch relativ schnell bei mir waren, mhm, und mir ihren Beistand gegeben haben. Ich habe also nicht den Fehler gemacht, mich in meine Kissen zu kriechen, mhm, und zu verzweifeln, zu verzagen. Es gibt ja, ich habe mir gesagt im ersten Moment, es gibt immer 2 Möglichkeiten. Entweder, wie gesagt, du verzagst und verzweifelst, mhm, oder du machst weiter und glaubst, dass sie denkt, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage, aber dass sie, wenn sie da oben oder wo auch immer ist, dass sie sich freuen würde, wenn es mir gut geht. Das hat mir dann noch. Ja, wenn man das so hinkriegt, ist das sehr gut. Ist das sehr hilfreich, glaube ich. Ja, das ist hilfreich. Schritt, ne? Aber dennoch ist es natürlich jede Stunde und jede Minute ein Hin und Her, wo man sich ein bisschen im Griff hat und dann bricht wieder alles zusammen und man verzweifelt und denkt, es geht nicht weiter. Und ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich diese Beerdigung, die vor dir liegt, mhm, auch noch eine sehr schwere Belastung ist. Die Angst davor, zu erleben. Das weiß ich jetzt nicht so recht, Domian, ob das so schlimm für mich wird. Es war für mich auch keine Angst, als die Ärztin die Decke aufgedeckt haben und ich dann 2 bis 5 Minuten mit ihr zusammen war und mit ihr nochmal gesprochen habe. Mhm. Ich glaube, wenn ich das schon mal geschafft habe, dann schaffe ich auch die Beerdigung. Ja. Vor allem, die wird auch noch besprochen. Ich bin Musiker, will auch ein schönes Stück spielen auf der Beerdigung, mhm, mit Musikerkollegen von mir. Ich glaube, dass sie das freuen wird. Ich glaube, das packe ich auch noch. Als du sie dann nochmal gesehen hast, warst du dann, hat man dich alleine gelassen mit ihr im Zimmer? Ja. Mhm. Ja. Hättest du auch noch länger bleiben können oder musstest du nach einer gewissen Zeit dann aus diesem Zimmer raus? Nee, die Schwester hat gesagt, ich kann da so lange bleiben, wie ich will. Mhm. Aber ich war dann nach etwa 5 Minuten mit meinem Abschied eigentlich soweit dann fertig. Mhm. Und ich habe das dann schon. Ja. Wie planst du jetzt die Feier der Beerdigung? Du sagst, du wirst selbst Musik machen mit ein paar Freunden. Ja. Also die Mutter lebt noch, die habe ich auch noch benachrichtigt, die will eine CD spielen, ein Stück von einer klassischen CD. Ja, welches Stück? Die Trauer dauert ja nicht so lange, eine Trauerfeier. Weißt du schon, welches Stück gespielt werden soll? Das hat sie mir mal vorgespielt, ich weiß jetzt den Titel nicht, aber jedenfalls etwas, was sie sehr gemocht hat. Mhm. Und ich spiele ja mit meinem Musikerkollegen ein Stück, was sie sehr gut gekannt hat, was eigentlich mehr oder weniger auch für sie geschrieben war. Und dann wird wahrscheinlich noch innegehalten und noch ein Gebet und dann wird wohl die Beisetzung sein. So ungefähr wird das ablaufen. Was für ein Instrument spielst du? Gitarre. Gitarre. Hm. Wer wird die Trauerrede halten? Das macht vielleicht der Pfarrer. Hm. Vielleicht werde ich auch ein paar Worte sagen. Hm. Wenn die Zeit dazu ist. Es ist halt schon hart. Vor allem ist es gar nicht mal so die Beerdigung, wie ich schon sagte, sondern wie das jetzt in der Zukunft weitergeht. Sie ist halt immer bei mir. Mhm. Ich wahrscheinlich auch bei ihr. Mhm. Nur man wünscht sich ja dann immer, dass man sich so gegenseitig was erzählt und spürt. Mhm. Gut, ab und zu ist in meinen Träumen jetzt auch schon erschienen. Mhm. Und ich glaube schon, dass sie sich freuen würde, wenn es aufwärts geht bei mir. Ich meine, kann das schon irgendwie schaffen, aber... Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, wo immer sie auch sein mag. Gibt es bei dir so einen Glauben an eine wie auch immer geachtete Existenz weiter nach dem Tode? Ja, wir haben auch schon, bevor es ihr schlecht ging, auch schon öfters über solche Themen gesprochen. Mhm. Und haben beide, oder sagen wir jetzt mal im Präsens, wir glauben weiter an die Unsterblichkeit der Seele, mhm. weil Energie kann ja nicht verloren gehen und Liebe schon gar nicht. Mhm. Wir haben uns sehr, sehr geliebt. Und deswegen, glaube ich, macht mir das schon am meisten Mut. Ich glaube auch, wie du da rangehst, Vinny, dass das ein guter Weg ist. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Kraft, dass du das so durchziehen und durchhalten kannst auch. Ja, aber wie du schon vorhin sagtest, bei meiner Vorvorgängerin war es, glaube ich, die Liebeskummer war, das war, glaube ich, der erste Anruf. Mhm. Wo du gesagt hast, darüber wegzukommen. Da gibt es keine bestimmte Zeit, da kann man nicht sagen, ach ja, das dauert 5 Tage oder so, manche brauchen Monate, manche brauchen noch länger. Ja, das ist bei Trauer genauso. Mhm. Ja. Genau. Ich würde das nur den Leuten da draußen auch ein bisschen mitteilen, wie ich daran arbeite, vielleicht hilft es jemandem. Ich fand das waren gute Aspekte, die du genannt hast, die mit Sicherheit hilfreich sind, wenn jemand in der Situation ist, dass du da sehr offensiv mit umgehst, das finde ich sehr gut und sehr richtig. Ich danke dir auch, dass du mit mir gesprochen hast, Domian. Wünsche dir von Herzen alles Gute, Vinny, von Herzen. Vielen Dank, gell? Auf Wiederhören. Für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao. So, liebe Leute, 0800 220 5050, unsere Nummer. Wir sind live hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne anrufen möchtet zu einem traurigen oder auch schönen oder schrägen oder was auch immer Thema, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und übermorgen in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben wir das Thema Mein Sommer 2009 und da möchte ich gerne mit euch über das sprechen, was euch an besonderen Dingen in den letzten Monaten, also in diesem vergangenen, ist ja jetzt fast schon vergangen, in dem vergangenen Sommer widerfahren ist. Aber heute weiter mit einer freien Themennacht und hier ist die Lara, stimmt das? Nicht die Lara mit zwei Worten, sondern es ist ein Wort, ne? Die Lara. Ja. 20 Jahre alt. Genau. Die Lara, um was geht's denn? Es geht sich darum, dass ich einen Freund hatte, 2,5 Jahre lang. Mhm. Ich war mit dem eigentlich sehr glücklich, bis auf, dass wir eine sehr merkwürdige Beziehung hatten. Und zwar, weil ich nie von ihm Schatz oder ich liebe dich gehört habe. Ich durfte nie an dem sein Leben teilnehmen. Das heißt, er kam zu mir oder wir haben uns kurz getroffen. Das war es auch. Du warst nie bei ihm zu Hause? Nein, nie bei ihm zu Hause. Bis auf gestern, das erste Mal und heute. Aber du bist nicht mehr mit ihm zusammen? Nein, wir sind nicht mehr zusammen. Wir haben uns vor einem halben Jahr getrennt. Ja. Aus dem Grund, dass er mich das letzte Jahr, also ein ganzes Jahr lang, nur noch geschlagen hat. Und es war kein Schlagen, so ein Box oder so, sondern wirklich, dass ich auch blaue Flecken hatte, dass er mich getreten hat und von der einen Wand an die andere Wand. Wie alt ist er? Er ist 23. Hast du es dann geschafft, dich von ihm zu trennen? Ja, es war am Anfang so, ich habe immer wieder gesagt, es ist Ausschluss vorbei. In der ersten Zeit war das so, dass er dann immer gesagt hat, du kannst nicht mit mir Schluss machen, aus dem Grund, keiner kann mit ihm Schluss machen, weil er ja eben, weil ihn ja keiner verlassen könnte, sondern er die Frauen. Verstehe. Und er wurde dann auch sehr gewalttätig in den Momenten, wenn ich dann gesagt habe, es ist vorbei. Die Beziehung war dann immer so ein Hin und Her. Und das Einzige, was ich von ihm wollte, ist ein bisschen Liebe und Anerkennung. Hast du denn dann endgültig Schluss gemacht vor einem halben Jahr? Vor einem halben Jahr war das dann so, dass er feiern gegangen ist wieder mal, ohne die Erlaubnis von mir, weil er konnte ja niemals eine Erlaubnis von mir haben. Ich musste immer Erlaubnis von ihm nehmen, aber ich durfte ihm nie was sagen, was Sache ist. Und dann habe ich Schluss gemacht, wie eigentlich sonst immer, wenn er mich geschlagen hat. Und als ich dann Schluss gemacht habe, meinte er dann so okay und ist gegangen, natürlich feiern. Du hattest früher auch immer schon Schluss gemacht, wenn er dich geschlagen hat, aber du hast dich dann nicht daran gehalten. Genau, weil diesmal, ich ihm dann hinterher gerannt bin. Diesmal hast du es wieder gesagt und er ist dann trotzdem weggegangen. Genau. Und dann? Und dann war das halt so, habe ich mich 2 Wochen nicht gemeldet, was ja eigentlich sehr merkwürdig auch von meiner Seite aus war, weil ich ja eigentlich immer diejenige war, die dem dann hinterhergerannt ist. Mhm. Und das war dann halt so, dass ich mich bei dem gemeldet habe und er gemeint hat, hier, das geht so nicht mehr mit uns beiden. Wir sind uns nur noch am Streiten. Er möchte mir ja selber eigentlich nicht wehtun. Er erkennt sich selber nicht mehr wieder, wenn er mich schlägt. Also hat er den Schluss gemacht? Ja, eigentlich ich, aber dann wiederum er, weil das ja... Also wenn er wieder auf dich zugegangen wäre, wärst du vielleicht wieder schwarz geworden. Mhm. Genau. Du hast eine eigene Wohnung oder wohnst du bei deinen Eltern noch? Eben, das ist dann auch wieder ein Punkt. Ich bin Türkin und er ist Italiener. Mhm. Und ich bin ausgezogen und bin auch keine Jungfrau mehr. Mhm. Und das ist ja was ganz Schlimmes eigentlich, für unsere Religion. Nochmal meine Frage, hast du eine eigene Wohnung? Ja, seitdem meine Familie das mitbekommen hat, ja. Ach so, dann hast du da auch noch Probleme bekommen? Genau. Das heißt, die Familie hat dich verstoßen, kann man das so krass sagen? Genau. Also es sind ja viele Sachen schon, als ich 3 Jahre alt war, passiert, dass sich meine Eltern scheiden lassen haben und so. Aber dann hast du jetzt mit deinen 20 Jahren schon ganz heftige Sachen hinter dir. Du hast einen Typ, der dich geschlagen hat und dich richtig mies behandelt hat. Hast keinen Rückhalt durch deine Familie bekommen, weil die sagen, du bist jetzt nicht mehr Jungfrau und du hast keinen Moslem als Freund und weiß ich was. Und hast da auch noch eine Front, sag ich mal. Ja. Jetzt warst du gestern, sagst du, zum ersten Mal bei deinem... Bei dem zu Hause. Der wohnt bei den Eltern, aber die Eltern sind gerade im Urlaub. Und wie kam das, dass du jetzt wieder Kontakt mit ihm hast? Ja, letzte Woche Samstag habe ich mich bei ihm gemeldet. Warum? Weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Also ich konnte es nicht mehr. Es ist so, nachts, dann liegt man da so da und man umarmt sich selber und denkt sich so, warum habe ich denn keinen, der mich mal umarmt? Oder warum muss ich denn so alleine sein? Und klar, gibt es mal Freunde, aber Freunde ergibt sich erst nach Jahren. Und ich bin ja wirklich, da meine Eltern, da ich ein Scheidungskind bin ich ja von A nach B gezogen. Und so wirklich richtige Freunde, die ich jahrelang kenne, habe ich nicht. Mhm. In deiner Sehnsucht nach Zärtlichkeit oder ein wenig Liebe, hast du ihn, obwohl so schlimme Sachen vorgefallen sind, hast du ihn wieder angerufen. Genau. Und du bist hingefahren. Wie war das da? Es ist eine große Leere, die ich in mir habe oder hatte, und ich habe mir immer am Anfang gedacht, okay, in einem halben Jahr schaffe ich das. Wie hat er sich denn geäußert jetzt, als du da warst? Also an dem ersten Samstag letzte Woche war das halt so, dass ich mich bei dem gemeldet habe. Ich habe versucht, wie eine Freundin zu klingen und habe dann halt gemeint, ja, wir waren zusammen, wir haben uns geliebt, wir haben Fehler gemacht und du hast Fehler gemacht, ich habe aber auch Fehler gemacht und komm, lass uns doch was essen gehen. Und er hat dann auch zugestimmt und dann sind wir auch essen gegangen und es war auch ein schöner Tag. Und dann habe ich mich gestern wieder bei ihm gemeldet, auch telefonisch wieder. Ja. Und da er 2 Häuser weiter weg wohnt, war das dann halt so, dass ich dann, dass ich mich gemeldet habe und er dann per Zufall dann gerade Sperrmüll am Rausbringen war und geholfen habe. Was war er am Ausbringen? Der war Sperrmüllsachen am Rausbringen. Werbesachen? Sperrmüll. Ach, Sperrmüll. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich dem geholfen und dann meinte ich so, ja, kannst mir ja was zu trinken jetzt anbieten. Und dann meinte der so, ja, dann komm halt hoch. Und dann durfte ich das erste Mal den seine Wohnung sehen. Der wohnt zwar im Elternhaus und es war auch wirklich eigentlich wunderschön. Heute bin ich dann wieder dahin gegangen, was er eigentlich nicht wollte. Was er nicht wollte, aber er hat mir trotzdem die Tür aufgemacht. Warum wollte er das nicht? Er möchte das nicht, weil er meint, ich tue mir selber damit weh. Also er möchte eigentlich mit dir nicht mehr zusammen sein. Zusammen sein möchte er auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Aber es ist so schwer für mich. Er hat mich gern, meint er, aber er meint, es sind keine Gefühle mehr da. Mhm. Es sei einfach sehr viel passiert. Auch aus meiner Hinsicht her, weil ich sag immer, ich bin auch ein bisschen selber schuld, dass er mich geschlagen hat, oder? Nein, da ist nie jemand selber schuld. Das wollen wir gleich mal klarstellen. Ja, aber wenn ich ihm 2,5 Jahre lang nie vertraut habe. Ja, dann schlägt man keine Frau. Nein. Ich meine, mein Fehler war das ja, also so sagt eine Freundin von mir, ich habe mich nie interessant für ihn gemacht. Ich bin für ihn hierher gezogen, 2 Häuser weiter weg, weil er dann in meiner Nähe ist. Ich habe, egal was er gesagt hat, immer Ja gesagt. Und was hat er heute gesagt? Ich habe wieder geweint und habe dann auch ihm halt gesagt, dass ich es in Kauf nehme, dass er im Januar für immer nach Italien zieht und dass ich halt gerne wenigstens die letzte Zeit noch mit ihm zusammen sein möchte. Meinte er so, das geht nicht mehr, er möchte nicht mehr mit mir zusammen sein. Er hat keine Gefühle mehr zu mir und er hat mich nur noch gern und er würde zwar freundschaftlich mit mir befreundet sein, nur er weiß, dass es... Okay, wie endet denn das Gespräch? Ja, eigentlich ganz normal, dass ich dann jetzt nach Hause gegangen bin, dann haben wir uns noch ein bisschen SMS geschrieben. Die Lara, jetzt muss ich dir mal was sagen. Das ist ganz schlimm, was du da machst. Ich würde, wenn du jetzt vor mir sitzen würdest, ich würde dich am liebsten nehmen und rütteln und rütteln und rütteln und an deinen Stolz appellieren. Weißt du, wie du mir vorkommst? Wie so ein kleines Häschen, was da bettelt, bitte, bitte, bitte, bitte, hab mich doch ein bisschen lieb, bitte, bitte. Das sage ich dem ja auch immer. Ich sage dem immer, ob er mich ein bisschen umarmt. Nein, das darfst du nicht machen. Du machst alles falsch. Du kannst nicht um Liebe betteln. Dann machst du dich so klein, deine Freundin hat recht, und so uninteressant, dass der andere dich irgendwie nur verachtet. Er will mit dir nichts zu tun haben. Du schadest dir damit so sehr selbst mit so einem Verhalten. Stell dir doch mal vor, was du da gemacht hast. Du hast den gebettelt, lass uns noch ein bisschen zusammen sein, bis du nach Italien gehst. Das darfst du nicht machen. So kriegst du sowieso nie wirkliche, aufrichtige Liebe. Nie. Ja, was soll ich denn machen? Du sollst den Typ erstmal jetzt in Ruhe lassen. Ich bin ja schon mal sehr froh, dass die Sache getrennt ist und dass du von dem weg bist und nicht mehr geschlagen wirst. So, aber ich glaube, dass es dir rundherum schlecht geht und du sehr labil bist und traurig bist. Mhm. Wegen der Familie und du hast gerade Andeutungen aus der Vergangenheit gemacht. Ja. Von was lebst du und was machst du den ganzen Tag? Ja, also ich bin staatlich anerkannte Kinderpflegerin. Und hast auch den Job? Ich arbeite im privaten Haushalt. Aber du hast einen Job? Die haben 6 Kinder und auf die passe ich halt auf. Na gut, ist doch schon mal was. Und habe eigentlich auch trotz diesen schwierigen Sachen auch einen Führerschein. Super. Also ich habe versucht, einiges zu erreichen. Also ja, Gratulation. Für mich, Dankeschön. Gratulation. Entschuldigung, wenn ich mal dazwischen quatsche. Das finde ich schon sehr toll. Du bist von deiner Familie verstoßen worden, bist ein junges Mädel. Hast da schon ziemliche Kraft lassen müssen. Da hast du deine Berufsausbildung gemacht, du hast einen Job und du hast deinen Führerschein. Du hast eine eigene Wohnung. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Aber im Moment bist du sehr angeschlagen. Seelisch sehr angeschlagen. Also ich habe zwar mit meiner Mutter Kontakt und auch ein bisschen Tante und so. Mhm. Aber das Schlimme ist, ich bin vor 3 Jahren, bin ich nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Mhm. Davor habe ich an der Grenze der Schweiz gewohnt und davor in Hessen. Also hin und her, ganz entwurzelt. Wirklich die ganze Zeit hin und her und die ganze Zeit immer von dort und dort was erlebt. Und pass auf, ich habe eine Idee. Ich finde, dass du für eine Weile kontinuierliche Hilfe an deine Seite brauchst. Das geht sicher nicht mit einem Gespräch. Und wie du diese Hilfe an deine Seite bekommst, das würden wir dir gerne jetzt im Hintergrund erklären und dich beraten. Einverstanden? Ja. Ja. Also jetzt, wir beide verbleiben jetzt so, dass du den nicht mehr anrufst, die Finger von dem Mann lässt. Das ist die allerwichtigste Voraussetzung jetzt für die Zukunft. Kein Kontakt mehr, keine SMS, gar nichts, 0000. Und alles Weitere besprechen wir jetzt im Hintergrund. Besprichst du mit Simone. Okay, danke schön. Die Lara, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, schönen Abend noch. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss. Nach der Dilara ist der Rainer hier und Rainer ist 41. Hallo Rainer. Guten Morgen, Domian. Hi. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe gerade zufällig reingeschaltet und ich habe eigentlich gedacht, ihr hättet das Thema Tod oder wie auch immer. Nein, heute nicht. Ja, darum habe ich angerufen. Meine Frau, die ist vor 4 Jahren verstorben. Sie hat sich das Leben genommen. Und ja, anfangs war ich noch sehr aktiv. Also ich habe 2 Söhne. Der eine wohnt nicht mehr bei mir. Der ist 19 und der Kleine ist 10. Der wohnt noch bei mir. Die erste Zeit war ich noch relativ aktiv, sprich im Job. Und da lief noch alles. Jetzt kommt so ein Punkt, wo ich, auch wenn es schon 4 Jahre her ist, wo ich so ganz andere Gefühle so empfinde, sprich, ja, wo ich denke, ich bin irgendwie, wie soll man sagen, so ein bisschen, ja, man hat sehr viel investiert. Wir waren 10 Jahre verheiratet. Magst du mir sagen, warum sie sich das Leben genommen hat? Warum? Ich sag mal so, sie hatte schon immer eigentlich im Leben schon so eine depressive Stimmung gehabt. Ja. Immer wieder mal. Oder teilweise auch neurotische Züge. Aber die waren immer noch irgendwie noch durch ihren Charme und so, konnte alles immer so prima. Ja, weiß nicht. War sie in psychiatrischer Behandlung? In den letzten 7 Monaten vor ihrem Tod, ja. Wie hat sie sich das Leben genommen? Sie hat sich erhängt bei uns im Keller. Wer hat sie gefunden? Die Tagesmutter, die wir damals zu der Zeit hatten, weil ich war in Köln berufstätig. Und für die Kinder eben, wenn ich von der Schule kam, war da eine Dame. Und die hat sie dann im Keller gefunden. Hat sie dir einen Brief hinterlassen? Nein. Gar nichts? Nee, weil wenn man sich jetzt so depressive Menschen vorstellt, dann denkt man immer, ja, die laufen so mit runtergezogenen Schultern rum und sind mies drauf und keine Lust und so. Meine Frau, die war vollkommen fertig. Bitte? Fertig. Sie war körperlich, man kann es, also sie zitterte nur noch, die Gesichtszüge waren irgendwie entstellt, sie wurde auch mit Medikamenten ohne Ende vollgepumpt, was gar nicht anschlug. Was sind das für Gefühle, die jetzt in dir aufkommen? Ich sag mal, vorher waren die Gefühle noch irgendwie positiv im Sinne von, jetzt ist sie irgendwie, weiß nicht, jetzt ist sie im Himmel oder bei Gott, und da hatte ich noch ein bisschen Draht dazu gehabt. Also ihr ist geholfen, ist es für sie eine Erleichterung? Richtig, sowas, genau. Ne? Und heute, was denkst du heute? Ja, und heute denke ich irgendwie, ich habe so vieles, wir haben so viel geplant, zusammen geplant zum Beispiel. Also war ganz klar abgesteckt, dass ich mich um den Job kümmere. Ich war damals 12, 14 Stunden auf der Arbeit als Werbetexter. Sag mal, lass uns erstmal über das Gefühl reden. Ist es eher ein Zorngefühl, was du auf deine Frau hast? Ich merke seit einiger Zeit, dass eine gewisse Wut hochkommt. Ja. Dass sie das getan hat? Dass sie das getan hat und das auch, vielleicht auch in der Zeit vorher, dass man da nicht, weiß nicht, schon was hätte unternehmen können selber. Bezieht sich die Wut ausschließlich auf deine Frau oder auch auf dich selbst, dass du sagst, ich hätte auch mehr unternehmen müssen? Die Wut, die geht bei mir auch so weit, dass ich manchmal sogar sage, ich hätte sie ja vielleicht gar nicht kennenlernen dürfen oder gar nicht erst anfangen dürfen. Ach so. Weil auf der anderen Seite, Sag mal, ehe wir das vertiefen, es fällt mir gerade ein, sonst habe ich das gleich vergessen. Wie hast du denn damals deinen Kindern, die ja noch, der eine zumindest sehr jung war, wie erklärt man den Kindern, die Mutter hat sich erhängt? Tja, wie sagt man das? Wir saßen am Küchentisch zusammen, als dann diese Dame weg war und die Kripo auch weg war. Sagen wir nochmal, der eine war wie alt? Der eine war damals 6. Genau. Und der andere war 16. 16, ja, knapp 15, 16. Und der Große, der selber auch genug Probleme mit sich gehabt, auch so ein bisschen psychischer Natur. Ja, ich habe denen gesagt, dass die Mama tot ist. Der Große weiß, was passiert ist. Dem Kleinen habe ich es damals nicht sagen können. Bis heute nicht. Auch bis heute noch nicht. Ich warte immer noch ab. Wobei, man darf ja Kinder auch nicht unterschätzen, die sind ja auch nicht doof. Ja, der hat mir irgendwann schon mal gesteckt. Ich glaube, dass die Mama mit Absicht die Kellertreppe runtergefallen ist. Achso, hast du es ihm damals erklärt, sie sei die Treppe runtergefallen? Richtig. Ja, was auch immer. Heute eine Wut oder ein Zorn, dass sie überhaupt in dein Leben getreten ist? Weiß nicht. Ich fühle mich selber einfach so beschissen. Also wie gesagt, ich hatte zum Beispiel das Gleiche, was der Herr vorhin gerade erzählt hat, wo seine Frau, glaube ich, ja verstorben ist. Ne? Freundin, ja. Oder Freundin. Also auch die Beerdigung für mich, die war gar nicht schlimm. Die erste Zeit war für mich, hatte sogar, einerseits war es natürlich grauenvoll, andererseits hat es aber auch einen erleichterten Charakter gehabt, weil wenn man seine Frau 7 Monate lang begleitet in der Psychiatrie, da geht man selber bei kaputt. Na, immer wenn ich sie gesehen habe, da merkte ich auch, ich dachte, ich kipp gleich um. Das, was du jetzt erzählst, ist ja eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, wie verschiedene Trauerphasen ablaufen. Da war eine Erleichterung damals bei dir. Da war sicher auch eine Zeit große Traurigkeit. Ja, aber trotzdem war auch noch so eine gewisse Power und Kraft da, wo ich sagte, pass mal auf, okay, jetzt machen wir weiter, wir machen den Schritt und den Schritt und dann suchen wir uns eine andere Wohnung und fangen neu an und wie auch immer und ich suche meinen Job in der Nähe. Und jetzt Zorn, irgendwie Zorn. Ja, und auch so eine Art Lähmung, wo ich einfach denke, ich stagniere irgendwo. Ich habe jetzt vor einem Jahr meinen Job gekündigt, weil ich mich einfach mehr um den Kleinen auch kümmern möchte. Hast du mir überlegt, ich gucke gerade auf meine Uhr, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Rainer. Hast du mir überlegt, Stichwort Trauerseminar, sowas zu machen? Nee, sowas mache ich nicht. Machst du nicht? Nee. Ja, muss ja nicht sowas sein, aber irgendwas müsstest du machen. Ich glaube, wenn man nach 4 Jahren in einen solchen Gefühlzustand kommt, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, habe ich die Vermutung, ich kenne dich jetzt nicht, wir haben nur ein paar Minuten reden können, habe ich fast die Vermutung, dass du da nicht sauber und ordentlich selbst rauskommst. Dass so ein bisschen, ich meine, wir unterhalten uns, du hast mich ja jetzt auch hier angerufen, dass so ein bisschen Stellungnahme von irgendjemandem außerhalb, der sich vielleicht gut auskennt mit dieser Thematik, nicht schlecht wäre. Ja, es fehlt einfach was. Also es fehlt was, also ganz kurz nur, wir waren 10 Jahre verheiratet. Das waren die stärksten, intensivsten Jahre meines Lebens, zwischen dem 27. und 37. Lebensjahr. Und ich kann mit keinem Menschen über diese Zeit mehr reden. Keiner weiß was davon. Das fehlt schon was. Pass auf, wir machen das so. Wir rufen dich auf jeden Fall jetzt nochmal an und dann können wir im Hintergrund nochmal ein bisschen überlegen, was vielleicht an Ratschlag oder Tipp für dich noch gut wäre. Ich finde, irgendwas musst du machen. Irgendwas. Mal gucken, wie weit wir gleich kommen. Du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar, danke dir. Okay, mach's gut, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik. Heute Nacht war der Tobias Fritz. Morgen sind wir wieder da, Freitagnacht, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage tschüss und bye bye, bis morgen.